Reagieren Sie positiv. Kein Problem. Dann gerne um 20 Uhr. Fein. Dann sehen wir uns also am 3. November um 20 Uhr. Sagen Sie, dass Sie noch eine Frage haben. Sie möchten gern im großen Saal am Fenster sitzen. Eine Frage habe ich noch. Wir würden gerne im großen Saal sitzen, am Fenster. Kein Problem, gerne. Ich notiere mir das dazu. Haben Sie noch eine Telefonnummer für mich? Sagen Sie Ihre Telefonnummer. Danke sehr. Auf Wiederhören. Am 6. November 1919 bestätigen Astronomen in London, dass Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie stimmt. Schon einen Tag später schreiben die Zeitungen von einer Revolution. Und der geniale Physiker wird plötzlich zum Idol. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 18 in Ihrem Begleitheft.